ist wieder einmal geschehen. All die Hoffnung restlos zerstört. Kein Weg mehr zu gehen. All die Fehler niemals gesehen. Es jetzt noch zu bereuen. All die Schmerzen nicht dick vorbei. Vorbei alles, was man nicht wahrgenommen. Und alles, was man nie gespürt. Und ein Meer sich selbst.